Marmeladow hielt von Neuem in großer Erregung inne. In diesem Augenblick drang von der Straße eine Schar von Trunkenbolden herein, die schon bezecht waren, und am Eingang ertönten die Klänge eines Leierkastens und das heisere Stimmchen eines siebenjährigen Kindes, das ein Gassenlied sang. Es wurde lärmend. Der Wirt und die Jungen bedienten die Neuangekommenen. Marmeladow setzte seine Erzählung fort, ohne die Eingetretenen zu beachten. Er schien sehr schwach geworden zu sein, aber je stärker der Branntwein auf ihn wirkte, umso redseliger wurde er. Die Erinnerung an den kürzlichen Erfolg und die Wiederaufnahme in den Dienst schien ihn zu beleben und spiegelte sich sogar auf seinem Gesicht in einem gewissen Strahlen wider. Raskolnikow hörte aufmerksam zu. »Das geschah vor 5 Wochen, mein Herr. Ja, kaum hatten Sie es erfahren, beide, Katharina Iwanowna und Sonjetschka, da begann für mich ein Leben, oh Gott, als wäre ich ins Himmelreich geraten. Früher lag ich da wie ein Vieh und hörte bloß Schmähungen. Jetzt aber, auf den Fußspitzen gehen Sie. Die Kinder werden angehalten, ruhig zu sein. Semjon Zacharitsch ist müde vom Dienst, ruht sich aus.« Ehe ich in den Dienst gehe, bekomme ich Kaffee. Sahne wird gekocht. Sie hatten wirklich Sahne beschafft. Hören Sie nur. Und woher Sie 11 Rubel und 50 Kopeken zu einer anständigen Equipierung zusammengekratzt haben, begreife ich bis jetzt noch nicht. Stiefel, ein prachtvolles Kalikovorhemd, einen Uniformrock. Alles in ausgezeichnetem Zustand haben Sie für 11 Rubel und 50 Kopeken beschafft. Den ersten Tag kam ich heim aus dem Dienst, und was sehe ich? Katharina Iwanowna wartet mit 2 Speisen auf. Suppe und Pökelfleisch mit Meerrettich, woran vorher nicht einmal zu denken gewesen wäre. Sie hat eigentlich keine Kleider, das heißt tatsächlich keine. Jetzt aber war sie angezogen, als wollte sie einen Besuch machen. Sie hatte sich hergerichtet, wenn auch mit nichts Besonderem, aber Sie verstehen es, aus nichts etwas zu machen. Man frisiert sich, irgendein sauberes Krägelchen, Manschettchen dazu, und vor dir steht ein ganz anderer Mensch, sowohl verjüngt wie verschönt.